Turn with me to Isaiah chapter 57. Blättern wir zum Jesaja 57. Verse 14. Vers 14. And it shall be said, build up, build up, prepare the way. Und er sagt, macht Bahn, bahnt einen Weg. Remove every obstacle out of the way of my people. Beseitigt jedes Hindernis aus dem Weg meines Volkes. For thus says the high and exalted one. Denn so spricht der Hohe und Erhabene. Who lives forever, whose name is holy. Der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. I dwell on a high and holy place. In der Höhe und im Heiligen wohne ich. And also with the contrite and lowly of spirit. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. In order to revive the spirit of the lowly. Um zu beleben den Geist des Gebeugten. And to revive the heart of the contrite. Und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. That's pretty amazing tonight. Das ist unglaublich. That God dwells in a high and holy place. Dass Gott auf einem hohen und heiligen Ort wohnt. Where the angels cry holy, holy, holy. Wo Engel rufen heilig, heilig, heilig. Where no words can describe. Wo keine Worte beschreiben können. 2 Corinthians chapter 12. Im 2. Korinther 12. The Apostle Paul said, I knew a man. Sagt der Apostel Paulus, ich kannte einen Menschen. Who was taken to the third heaven. Der gebracht wurde in den dritten Himmel. And he saw things that are not lawful for a human to speak. Und er sah Dinge, von denen es für einen Menschen nicht würdig ist, darüber zu sprechen. This is the dwelling of God. Und das ist die Wohnung Gottes. And yet God also dwells. Und doch wohnt Gott auch. With those of a contrite and lowly spirit. Bei denen, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. In order to revive the spirit of the lowly. Um zu beleben den Geist der Gebeugten. To revive the heart of the contrite. Um zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Turn with me to Psalm 51. Gehen wir vielleicht gemeinsam Psalm 51. Last week we spoke about Romans 8. Letzte Woche haben wir über Römer 8 gesprochen. There is now, therefore, no condemnation. Es gibt nun keine Verdammnis to those who are in Christ Jesus. Für jene, die in Christus Jesus sind. For the law of the spirit of life in Christ. Denn das Leben des Gesetzes in Christus has set me free from the law of sin and death. Hat mich frei gemacht von dem Gesetz des Todes. The law of sin, das Gesetz der Sünde and death. Und Tod. There's a law of sin inside of me. Es gibt ein Gesetz der Sünde in mir. It says, das sagt, you will sin. Du wirst sündigen. Because you are a sinner by nature. Du ein Sünder bist. And there's no way out of it. Da gibt es keinen Weg raus. Dogs bark. Die Hunde bellen. And ducks quack. Und die Enten quaken. Thank you. And fish swim. Und die Fische, die schwimmen. Most of them anyway. Fast alle. And sinners sin. Und die Sünder, die sündigen. That's your law of sin. Das ist das Gesetz der Sünde. O wretched man that I am, ich elender Mensch, der ich bin, who can deliver me from this body of death? Wer kann mich erlösen von diesem Leib des Todes? Death, conscious alienation. Tod, die bewusste Befremdung oder Entfremdung. And sin always ends up in alienation. Und die Sünde endet immer in einer Entfremdung. Separated first from God. Zuerst von Gott getrennt and then eventually from all those around me. Und dann natürlich auch allen jenen, die rund um mich sind. Show me a person who does not fear God. Zeig mir eine Person, die Gott nicht fürchtet. And I'll show you a person who's going to die a very lonely man. Und ich zeig dir eine Person, die als sehr einsamer Mensch sterben wird. Show me a person who doesn't fear God. Zeig mir eine Person, die Gott nicht fürchtet. And I'll show you someone who has very few people at the funeral. Und ich zeige dir Menschen, die sehr wenige Leute in ihrem Begräbnis haben. Unless it was for something, some kind of a talent or something. Also außer besondere Umstände vielleicht. But we're talking about personal character. Aber wir reden über persönlichen Charakter. The law of sin. Das Gesetz der Sünde. And the struggle between the law of sin und der das Problem mit dem Gesetz der Sünde, that always leads to death. Das immer zum Tod führt. Sin always leads to death. Die Sünde führt immer zum Tod. When we are doing something we should not be doing, wenn wir etwas tun, das wir nicht tun sollten, you always know that someone's gonna pay for this. Dann weißt du immer, dass jemand dafür zahlen wird. When I'm not where I should have been, wenn ich nicht dort bin, wo ich hätte sein sollen, and I'm doing something I shouldn't be doing, und wenn ich etwas tue, was ich nicht tun sollte, death is going to occur somewhere. Dann wird irgendwo in diesem System Tod warten. The plan of God will not have happened like he would have wanted it. Und der Plan Gottes wird nicht so zustande gekommen sein, wie es hätte sein sollen. Sin always ends up in death. Und die Sünde führt immer zum Tod. And I'm isolated. Und ich bin zuletzt isoliert von Leuten. I'm isolated from God. Ich bin auch von Gott isoliert. Because my heart condemns me. Weil mein Herz mich verdammt. But God is greater than my heart. Aber Gott ist größer als mein Herz. And this is the struggle. Und das ist der Kampf. And in Psalm 51, und im Psalm 51 we find the same thing. Finden wir dieses Prinzip nochmal. David had committed adultery. David hat Ehebruch begangen. And he not only committed adultery, aber nicht nur hat er Ehebruch begangen, but he had the husband, aber er hatte den Ehemann der Frau, of the woman killed. Der Frau ermordet. But it wasn't just anybody. Aber es war nicht nur irgendjemand. It was one of his mighty men. Es war einer seiner einzigen mächtigen Männer. And finally, the sin is revealed by the prophet Nathan. Und letztlich wird diese Sünde durch den Propheten Nathan offenbart. The prophet Nathan. And this is David crying out in Psalm 51. Und im Psalm 51 sehen wir David, wie er zum Herrn ausruft. Let's read it in verse 1. Lass uns lesen in Vers 1. Be gracious to me, O God, according to your loving kindness. Sei mir gnädig, O Gott, nach deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit. According to the greatness of your compassion, blot out my transgressions. Nach der Größe deiner Barmherzigkeit tilge meine Vergehen. Wash me thoroughly from my iniquity. Wasche mich völlig von meiner Schuld. And cleanse me from my sin. Und reinige mich von meiner Sünde. For I know my transgressions. Denn ich erkenne meine Vergehen. And my sin is ever before me. Und meine Sünde ist stets vor mir. Against you and you only I have sinned. Gegen dich, dich allein habe ich gesündigt. And done what is evil in your sight. Und getan, was böse ist in deinen Augen. So that you are justified when you speak. Damit du im Recht bist in deinem Reden. And blameless when you judge. Und rein erfunden in deinem Richten. Behold, I was brought forth in iniquity. Siehe, in Schuld bin ich geboren. And in sin, my mother conceived me. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Verse 4. Vers 4. Against you and only you have I sinned. Gegen dich und gegen dich allein habe ich gesündigt. Sin always produces death. Sünde produziert immer den Tod. It means it always hurts people. Es verletzt Menschen. It always isolates. Es isoliert. That's death, isolation. Das ist der Tod, es ist eine Isolation. But our sin is only against God. Unsere Sünde jedoch richtet sich though gegen I Gott, hurt people, obwohl ich Leute verletze. God is the only one who can condemn. Gott ist der Einzige, der verdammen kann. But Romans 8:33, in Römer 8:33, who can lay charge against God's elect? Wer kann Gottes Auserwählte anklagen? Vers 5. Here it is, the law of sin. Das Gesetz der Sünde. I was brought forth in iniquity. Im Vers 7 im Deutschen. Siehe, in Schuld bin ich geboren. And in sin my mother conceived me. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. That's the law of sin. Das ist das Gesetz der Sünde. Now let's read on here. Lass uns weiterlesen. Verse 6. Vers 6. Now the law of the spirit of life in Christ. Jetzt kommt das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. With the flesh I serve sin. Mit dem Fleisch diene ich der Sünde. With the mind I serve the law of God. Mit dem Verstand diene ich Gott. Romans 7:25. Das ist Römer 7:25. Behold. Wahrlich. Remember what behold means. Oder siehe, erinnert euch, was siehe heißt. Listen close. Hört zu, hört genau zu. Because what you're about to hear, denn was ihr hören werdet, is almost unbelievable. Ist fast unglaublich. But nevertheless it's true. Und doch ist es wahr. Behold, siehe, you desire truth in the innermost being. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. And in the hidden part you will make me know wisdom. Und in der Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Here's the dilemma. Da ist dieses Dilemma. Truth in the innermost part. Da ist Wahrheit im Innern. And yet we live in a body of death. Und doch leben wir in einem Leib des Todes. Verse 7, purify me with hyssop. Vers 9 im Deutschen, entzündige mich mit Hyssop. And I will be clean. Und ich werde rein sein. Wash me and I will be whiter than snow. Und ich werde weißer sein als Schnee. Make me hear joy and gladness. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. Let the bones which you have broken rejoice. Lass die Knochen, die du zerschlagen hast, verlocken. Hide your face from my sins. Verbirg dein Gesicht vor meiner Sünde. Blot out all my iniquities. Und tilge alle meine Schuld. Now look at verse 10. Jetzt Vers 12. Create in me. Schaffe mir a clean heart. Ein reines Herz. Same word used in Genesis 1:1. Dieses Wort erschaffen ist auch in Genesis 1:1. Create in me. Erschaffe in mir a clean heart. Ein reines Herz. O God. O Herr. Create in me. Erschaffe in mir a clean heart. Ein reines Herz. And renew a right spirit within me. Und erneuere in mir einen feinen, festen Geist. Create in me a clean heart. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz. Renew a right spirit. Renew a right spirit. Und erneuere in mir einen festen Geist. Do not cast me from your presence. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Do not take your Holy Spirit from me. Und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Restore to me the joy of your salvation. Lass mich wiederkehren, die Freude meines Heils. And sustain me with a willing spirit. Und stütze mich mit einem willigen Geist. This is the cry. Das ist der Ruf. The prayer. Der Schrei, das Gebet. Of someone who walks by faith. Von jemandem, der im Glauben geht. If David had to pray this. Wenn David Not hatte, das zu beten. Should I pray this any less? Sollte ich das um weniger beten? Could I ever imagine that my life would be void of having to pray this? Könnte ich mir vorstellen, dass mein Leben leer sei von diesem Gebet? David knew the dilemma of Romans 7. David wusste genau dieses Dilemma von Römer 7. He knew the power of the law of sin in his life. Er kannte die Kraft des Gesetzes der Sünde des But Todes. He knew some secrets. Aber er kannte auch die Geheimnisse. That many people don't know. Die viele nicht kennen. Psalm 32 is one of them. Psalm 32 ist einer von diesen Geheimnissen. How blessed is he whose transgression is forgiven. Gesegnet ist der, dessen Vergehen vergeben sind. Whose sin is covered. Dessen Sünde zugedeckt ist. And verse 2. Vers 2. How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. In whose spirit there is no deceit. Und in dessen Geist kein Trug ist. Now I want to read one more verse and we'll close. Noch einen Vers will ich lesen, dann wollen wir abschließen. Verse 17. Vers 17. The sacrifices of God. Die chapter 51. Die Opfer Gottes. Psalm 51 verse 17. Psalm 51 Vers 19 im Deutschen. The sacrifices of God. Die Opfer Gottes. Are broken spirit. Sind ein zerbrochener Geist. A broken and contrite heart, O God. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. You will not despise. Wirst du, O Gott, nicht verachten. Where does God dwell? Wo wohnt Gott? He dwells in the highest places. Er wohnt im Höchsten. And he also dwells with those of a broken heart. Und er wohnt auch bei denen, die ein zerbrochenes Herz haben. What sacrifices do you want, Lord? Was für Opfer wünschst du, Herr? Verse 16, what can I give you? Was kann ich dir geben? You don't want bulls and goats. Du willst keine Bullen und keine You don't want a burnt offering. Du willst kein Brandopfer. The sacrifices of God. Die Opfer Gottes. Are a broken spirit and a contrite heart. Sind ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz. And the thing that produces this. Und was produziert ein zerschlagenes Herz. More than anything else, mehr als alles andere is that dilemma, ist dieses Dilemma between the law of sin, zwischen dem Gesetz der Sünde and the law of the spirit of life in Christ, und das Gesetz des Lebens des Geistes in Christus. The law of the mind, das Gesetz im Verstand, focused on Christ, das auf Christus fokussiert this ist. Dilemma, dieses Dilemma for the God-fearing person, für die gottfürchtende Person is what brings us to brokenness. Ist, was uns zur Gebrochenheit the führt. Unbeliever doesn't have this dilemma. Der Ungläubige hat dieses Dilemma nicht. He doesn't care. Es ist ihm egal. He suppresses the truth in his conscience. Er unterdrückt die Wahrheit in seinem Gewissen. In Romans chapter 1. In Römer 1. He lies. Er lügt. In 1 Timothy 4 his conscience is becoming seared. Und im 1. Timotheus sein Gewissen wird verbrannt. Like with a hot iron. So wie mit einem heißen Eisen. And he can't hear. Und er kann nicht mehr hören. The voice of God. Die Stimme Gottes. He doesn't hear the tapping of God. Er hört nicht das Klopfen Gottes. That's wrong. Don't do that. Mach das nicht. That's das ist not falsch. The way. Das Don't go that way. Nicht links gehen, nicht dorthin. The voice from behind speaking. Die Stimme, die hinter dir spricht. In Isaiah 30:21. In Jesaja 30:21. Walk this way. Geh dorthin. But the person can't hear. Aber die Person kann nicht Walk hören. Walk this way. Geh dorthin. Don't go that way. Nicht, Walk this way. Nicht dorthin musst du gehen. You will die there. Dort Walk this way. Wirst du ab, geh dorthin. But they can't hear. Und sie können nicht the hören. Conscience has been suppressed so many times. Das Gewissen wurde so unterdrückt. That it's burned like with a hot iron. Das ist so wie mit einem heißen Eisen verbrannt. Like with the fingers, there's no more feeling there. Mit den Fingern ist es verbrannt, man spürt nichts mehr, weil sie verbrannt wurden. And the heart is now callous. Und das Herz ist jetzt voller Narben. But for the God-fearing person, aber für die Person, die Gott fürchtet, this dilemma continues. Fährt dieses Dilemma fort. The law of sin on the one side, das Gesetz der Sünde auf der einen Seite, serving God with the mind on the other side, mit Gott in Verstand zu dienen auf der anderen experiencing Seite, the things that I don't like, ja, zu erkennen, dass ich die Dinge tue, die ich nicht not mag, being able to do all that I would want to, nicht alles zu tun, das ich wollte, and yet focusing on the Lord, und mich auf den Herrn zu konzentrieren, reading his word, sein Wort zu lesen. You desire truth in the inward part, du wünschst dir Wahrheit in dem Innersten, receiving his word with meekness, das Wort zu empfangen in Sanftmut. In James chapter 1, in Jakobus 1, receive the word implanted, empfange das Wort eingepflanzt ins Herz through meekness, durch Sanftmut. And this word will save your soul. Und dieses Wort wird deine Seele retten. Receive it. Empfange es. What you desired was truth in the inward part. Was du wünschst, ist Wahrheit im Innersten. I was conceived in iniquity, O God. Ich wurde in Schuld empfangen, Herr. I've sinned against you and only you. Ich habe gesündigt und nur gegen dich gesündigt. Cleanse me, wash me. Reinige mich und wasche mich. If David didn't fear God, wenn David Gott nicht gefürchtet hätte, who feared God? Und wer hat schon Gott gefürchtet? Acts 13:22. In Apostelgeschichte 13:32. David was a man after God's own heart. War David ein Mann nach Gottes Herz? And the dilemma was there. Und das Dilemma war in seinem Leben sehr wohl and vorhanden. Many of us, if not all of us, alle von uns, all of us have experienced the dilemma. Haben dieses Dilemma in einer gewissen Art und Weise schon erfahren. Many of us have come into this door tonight or this room. Viele sind heute schon durch diese Tür gegangen. Right smack in it. Gleich in dem ins Angesicht schauend. Other ones have are now suffering the effects of losing. Andere haben die Effekte, dass sie was verloren haben. Making wrong decisions. Von falschen Entscheidungen, die sie getroffen haben. Experiencing the consequences. Indem sie die Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen müssen. There is no condemnation. Es gibt keine Verdammnis. But it didn't say there's no pain. Aber es sagt nicht, dass keine Schmerz sein wird. It didn't say there's no consequence. Und es sagt auch nicht, dass es keine Konsequenzen geben wird, jetzt in der Zeit. The law of sin is a very dangerous thing. Das Gesetz der Sünde ist ein gefährliches Gesetz. And yet, und doch, there's a miracle. Es ist ein Wunder. Truth enters into the inward part. Die Wahrheit geht ins Innerste hinein. And the psalmist cries. Und der Psalmist schreit, create in me a clean heart. Erschaffe in mir ein reines Herz, Herr. This means God, das heißt Gott, do a miracle. Mach ein Wunder. This is Christianity. Das ist das Christentum. Christianity is not difficult. Das Christentum ist nicht schwierig It's oder schwer. Impossible. Es ist unmöglich. No human being can live the Christian life. Kein menschliches Leben, Lebewesen kann dieses Leben leben. The Christian life, das christliche Leben, is Christ, ist Christus, living it for me. Der es in mir und durch mich lebt. Create in me a clean heart. Schaff in mir ein reines Herz, Herr. Oh God. Just to close. Um abzuschließen. A broken and contrite heart, oh God. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, oh Herr. You will not despise. Wirst du nicht verachten. Pastor Stevens once said this. Pastor Stevens hat einmal Folgendes gesagt. Any situation can be overcome through brokenness. Jede Situation kann durch Gebrochenheit überwunden werden. I memorized this verse when I was 22 years old. Ich habe diesen Vers als 22-Jähriger auswendig gelernt. As I was meditating on it in my car. Und während ich in meinem Auto darüber nachgedacht habe, the Lord applied it to my heart. Hat der Herr es zu meinem Herzen angewendet. Broken and contrite. Gebrochen und zerschlagen. One is outward, eines ist äußerlich, one is inward. Und eines innerlich. Broken and contrite. Gebrochen und zerschlagen. One is involuntary, eines ist nicht gewillt, and one is voluntary. Und eines ist eine willentliche Entscheidung. Brokenness. Gebrochenheit. Same word that is used in Isaiah 53. Dasselbe Wort, das benutzt wird in Jesaja 53. It says the Lord crushed him. Der Herr hat ihn zerschlagen. It pleased God to crush Christ. Es hat Gott gefallen, Christus zu zerschlagen. And here we are, crushed in our heart. Und hier sind wir nun zerbrochen in unserem Herzen. Because we're so human. Weil wir so menschlich sind. Broken outwardly. Gebrochen äußerlich heißt. So oftentimes by God. Oftmals eben durch Gott. And then we have a choice. Und dann haben wir eine Wahl. God breaks us. Gott bricht uns. It's involuntary. I don't want it. Es ist nicht willentlich. Ich will das nicht. Chapter 12. In God Hebräer 12. Chastens us because he loves us. Er Gott richtet oder er er züchtigt uns, weil er uns liebt. Im Psalm 119,75. In your faithfulness you have afflicted me. In deiner Treue, Herr, hast du mich zurechtgewiesen. Why would you do that, warum würdest du das tun? Because I want brokenness in the heart. Weil ich Zerbrochenheit will im Herzen. Because this is the place I dwell. Weil dort ist der Ort, wo ich wohne. I resist the proud. Ich widerstehe dem Stolzen. But I give grace to the humble. Aber ich gebe Gnade dem Demütigen. You know, I cannot humble myself. Ich kann mich nicht selbst demütigen. Because I only become proud of being humble. Weil ich nur stolz werden würde, dass ich demütig bin. But God has a program. Aber Gott hat ein Programm. And God works outwardly on my life. Und Gott arbeitet äußerlich in meinem Leben. And this is in 1 Peter chapter 5. Und das ist im 1. Petrus 5. 7 and 8. Oder 7 und 8. Where it says, wo es sagt, humble yourself under the mighty hand of God. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Be humbled in the passive. Be das heißt, humbled. Das ist im Passiv, sei gedemütigt. By the mighty hand of God. Durch die mächtige Hand Gottes. And then he will lift you up. Und er wird dich erhöhen. This is brokenness and contrite. Das ist Gebrochenheit und ein zerschlagenes Herz. Be humbled under the mighty hand of God. Sei gedemütigt unter die mächtige Hand Gottes. Like Hannah. So wie die Hannah zum Here Beispiel. Was Hannah. She had a situation. Da war die Hannah, sie hatte einen Umstände. She couldn't have a child. Und sie konnte kein Kind bekommen. It was involuntary. Das war eine nicht willentliche it was Situation. Acting upon her. Diese Situation hat auf ihr gelastet. And for most people it ends up in bitterness. Und für die meisten von uns ist das ein Grund, zuletzt bitter zu werden. But for Hannah, aber für die Hannah, she poured her heart out unto God. Hat sie ihr Herz Gott ausgeleert. Brokenness and contrite. Unzerschlagenes Herz. Involuntary. Unwillentlich. And then voluntary. Und zuletzt auch gewillt. Oh dear God, what's happening to me? Und du bittest Gott und sagst, was passiert mit From mir? Every side. Von jeder Seite bedrängt. For some people it's financial. Für manche ist es finanziell. For other it's emotional. Für andere emotional. Psychological. Psychologisch. Maybe political. Politisch vielleicht. Or physical. Körperlich. Or chemically. Chemische. Or socially. Soziale Schwierigkeiten. Everybody's got some kind of a thorn. Jeder hat irgendeine Art von Schwierigkeiten oder Dornen. That is just driving us to sometimes despair. Die uns manchmal in eine gewisse Verzweiflung bringen. Maybe it's another person. Vielleicht ist es eine andere Person. It's not even you. Es ist nicht einmal du Maybe selbst. It's the person you're married to. Vielleicht ist es die Person, mit der du verheiratet bist. Maybe it's one of your kids. Vielleicht eines deiner Kinder. And it's just breaking us. Und es zerbricht uns. Watch this. Jetzt schau zu. Be careful right here. Sei vorsichtig genau an diesem Punkt. Because this is what God is looking for. Denn danach sucht Gott. Be humbled. Sei gedemütigt. Recognize. Und erkenne. Wait a moment. Warte einen Moment. I'm being crushed here. Ich werde zerdrückt. But behold. Aber siehe. I know something from the book of Isaiah. Ich weiß etwas von dem Buch Jesaja. This is where God dwells. Dort wohnt Gott ja. How many of us have wept before the Lord? Wie viele von uns haben im letzten Jahr vor Gott geweint? You've gotten on your knees and you've cried tears. Deine Knie gegangen und du hast geweint. That have dropped off your chin. Die von deinen Wangen heruntergelaufen sind. How many of us have cried those tears? Wie viele von uns haben geweint, diese Those tears are so necessary. Diese Tränen sind so wichtig. God does not despise this, he looks for this. Gott verachtet das nicht, sondern er sucht das. And this is where miracles happen. Und dort passiert dann auch ein Wunder. The devil would like to tell us, Teufel würde wollen, be strong. Sei stark. Don't let God down. Lass Gott nicht drunter. And God is saying, look. Und Gott sagt, I'm looking for brokenness. Ich suche nach Gebrochenheit. I will never despise it ever. Ich werde das nicht verachten, niemals. Humble yourself in my presence. Und deshalb demütige dich in meiner Gegenwart. And I will lift you up. Und ich werde dich aufheben. So tonight as we take the Lord's Supper. Also heute, wenn wir das Abendmahl nehmen. Maybe you're at the end of yourself with a situation. Vielleicht bedrückt dich eine Situation so sehr, dass du nicht mehr kannst. There's nothing wrong. Es ist dabei nichts falsch. With es ist okay. Going into the Lord's presence. Es ist nichts Falsches daran, zu Gott zu gehen. Getting on my knees. Und auf die Knie zu gehen. And just weeping. Und zu weinen. And saying, dear God. Und sagen, Gott. I'm at the end. Ich bin am Ende. I'm sorry. Ich kann nicht mehr. Please, I'm Bitte. At the end. Es ist am Ende. But I fear you. Aber ich fürchte dich. Please. God searches for this. Gott sucht danach. He searches for this. Er sucht danach. Because this dilemma has to bring us there. Weil dieses Dilemma muss uns dorthin bringen. If we are honest in our heart, we have to end up there. Wenn wir ehrlich sind im Herzen, müssen wir so oder so dorthin kommen. Or we have to compromise. Oder wir müssen vielleicht einen Kompromiss and machen. Suppress the truth. Und die Wahrheit unterdrücken. Because these two forces act against each other. Denn diese beiden Kräfte, die prallen aufeinander. Galatians 5:17. In Galater 5:17. Spirit against the flesh. Der Geist gegen das Fleisch. Flesh against the Und das Fleisch gegen den Geist. Spirit against the flesh. Das Fleisch gegen den Geist. The flesh against the spirit. Und der Geist gegen, das Fleisch gegen das Geist. And it all happens inside Und das alles passiert this body. In diesem Leib. It was so funny. You make a face? No. It all happens inside this body. Das alles passiert in diesem Leib. Create in me a clean heart, O God. Schaffe in mir ein reines Herz, Herr. Renew a right spirit within me. Und erschaffe in mir ein neues Herz. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, time is going by. Die Zeit vergeht. We're getting older. Wir werden älter jeden Tag. Every day. And soon we'll be in your presence. Und bald werden wir in deiner Gegenwart sein. Father, we pray tonight. Und Vater, wir beten. Whatever our circumstances, was immer unsere Umstände sind, we know, wir wissen, that you love a broken heart, dass du ein zerbrochenes Herz liebst, because that's where you dwell. Denn dort wohnst du. So, Father, we ask tonight, also bitten wir, Vater, maybe somebody's here, vielleicht ist jemand hier who heute, doesn't know you, der dich nicht kennt. If they die tonight, und wenn sie heute sterben, they have no idea where they would go. Haben sie keine Ahnung, wohin sie kommen. Put your faith in Jesus tonight. Glaube an Jesus heute Abend. He was crucified. Er war gekreuzigt. He was buried. Begraben. And he rose from the dead. Und ist von den Toten auferstanden. To give us salvation. Um uns diese Erlösung zu schenken. Pray this prayer. Also bete dieses Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me my sin. Vergib meine Sünde. Save my soul. Und rette meine Seele. Please. Bitte. I want to be with you when I die. Und ich will mit dir sein, wenn ich sterbe. Save me through the blood of Jesus Christ. Rette mich durch das Blut Christi, Vater. Wash away my sin. Und wasche meine Sünde weg. That I might be whiter than snow. Dass ich weißer bin als der Schnee. Whiter than snow. Weiß als der Schnee. Please. Bitte. And if I'm a Christian tonight, und wenn ich ein Christ heute bin, and I'm struggling, und ich mühe mich ab, then let's humble ourselves in God's presence. Dann lass uns in Gottes Gegenwart kommen. And if the tears flow, let them flow. Und wenn die Tränen kommen, dann lass sie fließen. Father, we pray tonight. Und wir beten. You see each of our situations. Du siehst unsere Umstände, Vater. You've ordained them. Du hast sie vorhergesehen. To produce humility. Um Demut in unserem Herzen zu bewirken. And Father, whether it's somebody's finances, ob es nun finanzielle or someone's marriage, Probleme oder Eheprobleme sind, or whether it's a sickness, eine Krankheit, whatever it is, Lord, was immer das sein mag, Father, we humble ourselves in your presence tonight. Wir wollen uns in deiner Gegenwart demütigen. Dwell with us. Und wohne bei uns, Herr. Create in us a clean heart, O God. Und schaff in uns ein reines Herz. And renew a right spirit und erneuere uns unseren Geist within us. In uns. We thank you tonight. Wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.